Erster im 10. Jahr, am 12. Tag des 10. Monats, erhielt ich eine wichtige Botschaft von Gott. Zweiter, er sagte zu mir: Menschensohn, blicke in die Richtung des Pharaos, des Königs von Ägypten, und prophezeie gegen ihn und sein ganzes Land. Dritter, du sollst sagen, dass der Herrgott gegen den Pharao ist, der sich wie ein großes Krokodil im Nil verhält und behauptet, er habe den Fluss selbst gemacht. Vierter, Gott wird jedoch Haken in seine Kiefer legen und ihn zusammen mit allen Fischen aus dem Wasser ziehen, so dass er völlig hilflos ist. Fünfter, er wird ihn in die Wüste werfen, wo er nicht begraben wird, sondern den wilden Tieren und Vögeln als Nahrung dienen muss. Sechster, dann werden alle Bewohner Ägyptens erkennen, dass er der Herr ist, weil sie für das Volk Israel nur eine schwache Stütze aus Schilf waren. Siebter, wenn die Israeliten sich auf Ägypten stützten, zerbrach diese Hilfe sofort und verletzte sie, anstatt ihnen die nötige Sicherheit zu geben. Achter, deshalb kündigt der Herr an, dass er Krieg über das Land bringt, um sowohl Menschen als auch Tiere vollständig zu vernichten. Neuntes, Ägypten wird zu einer leeren Wüste werden, damit die Menschen verstehen, dass der Nil Gott gehört und nicht dem stolzen Pharao. Zehnter, Gott wird das ganze Land von Norden bis Süden verwüsten, so dass es von einer Grenze zur anderen völlig unbewohnbar bleibt. Elfter, 40 Jahre lang wird kein Mensch und kein Tier durch dieses Land ziehen, weil es in dieser Zeit absolut einsam sein wird. Zwölftes, Ägypten wird das verlassenste Land der Welt sein, während seine Bewohner für 40 Jahre unter die anderen Völker vertrieben werden. 13. Nach Ablauf dieser 40 Jahre wird der Herr die Ägypter jedoch wieder aus den Ländern sammeln, in die sie geflohen sind. 14. Er wird ihr Schicksal zum Guten wenden und sie in ihre Heimat zurückbringen, obwohl sie dort nur ein kleines und schwaches Reich bilden werden. 15. Ägypten wird nie wieder über andere Nationen herrschen, da Gott ihre Macht und die Zahl ihrer Einwohner stark verringern wird. 16. Israel wird sich nie wieder auf Ägypten verlassen, sondern durch dieses Ereignis an seine eigene Schuld erinnert werden und erkennen, dass Gott der Herr ist. 17. Im 27. Jahr, am 1. Tag des 1. Monats, sprach der Herr erneut zu mir. 18. Er erklärte, dass der König von Babylon sein Heer sehr hart gegen Tyrus kämpfen ließ, ohne jedoch einen gerechten Lohn für diese Mühe zu erhalten. 19. Darum wird Gott dem König Nebukadnezar das Land Ägypten schenken, damit er dessen Reichtum als Beute für sein großes Heer nehmen kann. 20. Ägypten dient als Bezahlung für den Dienst, den das babylonische Heer im Auftrag Gottes geleistet hat, sagt der Herr. 21. Zu dieser Zeit wird Gott dem Volk Israel neue Kraft geben, und der Prophet wird wieder mutig und offen in ihrer Mitte sprechen können.